Landschaft aus Die frühen Grenze von Stefan Zweig. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Landschaft. Nacht. Die schlummernden Saaten hauchen heißen, sinnbetäubenden Duft. Dünste steigen in silbernen Rauchen aus der schwülen, stockenden Luft. Fernher droht ein Gewitterleuchten über dem dunkelnden Horizont. Wolken umkreisen gleich aufgescheuchten Vögeln den gelblich glimmenden Mond. Und die Donner grollen mit schweren Rufen in das harrende Land. Über die reifen, rauschenden Ähren streift es wie eine schweigende Hand. Ende von Landschaft. Aufgenommen von Sonja.